Ich habe auch schon gestern ausgeführt, dass unsere Erziehung nicht darauf eingestellt war, dass unsere Kampfweise vom Heere überwacht und befohlen war und dass wir nicht durch grausame Kampfmethoden irgendwie unser Ansehen erworben haben. Darüber wachten schon die Kommandeure, die den Ehrgeiz hatten, eine saubere Truppe an den Feind zu führen. Von der Beteiligung von kleinen Einheiten der Waffen-SS an der Ausräumung des Warschauer Ghettos oder an Exekutionen im Böhmen-Mähren habe ich erst hier erfahren. Es kann sich hier nur um kleine Teile von Ersatzeinheiten handeln, die dazu vorübergehend auf kurze Zeit unterstellt waren. Diese Vorkommnisse sind aber nicht eine Folge der Erziehung, sondern sind das Versagen einzelner Persönlichkeiten, auch vielleicht Versagen der Nerven in schwierigen Lagen weit im feindlichen Lande, die niemals der Allgemeinheit vorgeworfen werden dürfen. Selbst wenn es nicht nur 2 Fälle wären, sondern 10 Fälle, dann würde das Verhältnis bei der Gesamtstärke der Waffen-SS von etwa 1 Million Mann bedeuten, dass 1 Fall auf 100.000 Mann kommt. Solche Ereignisse sind die Folge der Verschärfung der Kampfführung auf der Erde und in der Luft in einem langen Kriege, wie sie auf beiden Fällen immer vorgekommen sind und vorgekommen werden. Man kann sie der Masse der Waffen-SS nicht verantwortlich zuschieben.